Du weißt ja gar nicht, was für eine Wirkung deine Darstellung auf die Menschen hat. Diese Filme, sie sprechen die Menschen an, verändern ihr Leben. Die Menschen müssen glauben, dass du echt bist. Starke Frauenfiguren und außergewöhnliche Frauen- bzw. Geschlechtergeschichten. Damit beginnt das neue Kinojahr. Platz 5, 4, 2. Sehr schön, wie Regisseur David O. Russell. Platz 5, Joy, alles außergewöhnlich. Die Italo-Amerikanerin Joy zeichnet. Eine Frau, die in den 1980er und 90er Jahren mit Mühe und Not ihre schräge Familie zusammenhält und versucht, ihr marodes Haus zu behalten. Sie ist verzweifelt und perspektivlos, bis sie einen bahnbrechenden Wischmob erfindet. Ja, Wischmob. Produzieren Sie 50.000 Mobs. Machen Sie Schulden bis unter das Dach, und zwar inklusive Ihrem Haus. Es hätte besser laufen können. Ich lasse Todd noch mal einen Versuch starten. Ich will weder, dass Todd noch sonst wer etwas versucht. Sie nehmen mich. Joy, die eine ungeheure Kraft in sich aktiviert, um es trotz aller Rückschläge zu schaffen. Von der Tellerwäscherin zur Millionärin. Vielleicht liegen deine Träume ja nur auf Eis. Das ist eine hübsche Formulierung. Jennifer Lawrence spielt diese Alltagsheldin aus der alles andere als heilen Vorstadt mit kraftvoller Sturheit. Eigenschaften, die sie schon ihrer Katniss Everdeen in der Tribute von Panem-Trilogie verlieh. Dass Joy am Ende zur kalten wie einsamen Kapitalistin, Matriarchin eines Geschäftsimperiums, mutiert, das macht David O. Russells Joy wirklich interessant. Platz 4. Variante einer bzw. zweier eindrucksvoller Frauenfiguren. Carol von Todd Haynes. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, Carol und Therese. Carol, eine reiche Frau, Therese, eine Kaufhausangestellte. Also nicht nur eine Liebe, die wegen ihrer Gleichgeschlechtlichkeit, sondern auch wegen der Klassendifferenzen in den frühen 1950er Jahren in New York ein Skandal ist. Hör auf! Verdammt, solchen Frauen wie dir traue ich alles zu. Wenn du dich jetzt nicht sofort in dieses Auto setzt. Dann was? Dann ist es vorbei? Carol, das ist auch Ausstattungskino. Die beiden Figuren haben als Spiegel der restriktiven Gesellschaft auch etwas Starres. Aber Todd Haynes lässt das aufbrechen, frei werden in den Liebesblicken, die die grandiose Kate Blanchett der nicht minder großartigen Rooney Mara zuwirft. Kinoblicke, die einen Raum von Freiheit entwerfen. Und jetzt ein wenig Unordnung in der Charts-Chronologie, weil es gut für den Gedanken ist. Also, statt Platz 3, jetzt Platz 2, The Danish Girl von Tom Hooper. Was hat dir an ihm gefallen? Wir tranken Kaffee zusammen und dann habe ich ihn geküsst. Und es war ganz seltsam. Es war, als küsste ich mich selbst. Zwei weitere spannende Frauenfiguren, besser eine Frau und ein Mann, der Frau sein möchte oder es ist. Ich glaube, dass ich eine Frau bin. Und ich glaube es auch. Alicia Vikander als Malerin Gerda, deren Ehemann Einar, Eddie Redmayne, sich schließlich einer damals in den 1930er Jahren lebensgefährlichen operativen Geschlechtsumwandlung unterzieht. The Danish Girl ist Melodram, ist zu sentimental, zu pathetisch, schwelgt zu viel im Dekor, zeigt zu wenig Zerrissenheit. Aber dass das Kino von der Wischmob-Erfinderin, von einem lesbischen Liebespaar, von einer Transsexuellen und ihrer Ehefrau heute mit dieser absoluten Selbstverständlichkeit erzählen kann, ohne mit Restriktionen einer verlogenen gesellschaftlichen Wertemoral zu rechnen, das ist wirklich erlösend. Platz 3, das brandneue Testament von Jaco von Dormael. Dass wir uns aber auch über den christlichen Gott fürchterlich lustig machen können, uns von ihm erzählen lassen als einem bösartigen Despoten, über ihn kichern, als größten Misanthropen seit Anbeginn, also seit der Schöpfung, auch das hat etwas Erlösendes, etwas Befreiendes. Vielleicht auch, weil die Kehrseite dieser Freiheit, die wir immer wieder im Kino erleben dürfen, mitunter darin besteht, dass Platz 1 die Verfilmung des Erfahrungsberichts eines TV-Entertainers Ich bin dann mal weg von Julia von Heinz, der als Pilger auf dem Jakobsweg geht und sich dabei auf die Suche nach Gott begibt, ganz ernst genommen werden kann. Glaubst du überhaupt an Gott? Ich an Gott glaube, wenn du stellst Fragen. Auch wenn der Film Ich bin dann mal weg nun beileibe keine angemessene filmische Form findet für diese spirituelle Suche, sondern eher in einer Traumschiff-Ästhetik versinkt. Aber auch die Mittelmäßigkeit des Films kann nicht den Versuch eines Menschen desavouieren, in seinem Inneren etwas zu suchen, was über sich als Person hinausweist.